NDR 4. Logo. Die Lösung der Verkehrsprobleme ist eine der großen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Immer mehr und breitere Straßen für immer mehr Autos. Ein Horrorszenario, das eine wachsende Zahl von Menschen beunruhigt und nach neuen Antworten verlangt. Doch welche Lösungsansätze gibt es? Was denken Zukunftsforscher? Welche Konzepte haben Städteplaner in der Schublade? Augen zu und durch? Oder welche Strategien entwickelt die Autoindustrie? Mehr dazu im sechsten und letzten Teil der Bildungsfunkreihe Verkehr verkehrt. Ich werde oft gefragt, ist es überhaupt denkbar und wird es gelingen, den Verkehr in unserem Lande wieder flüssig zu machen? Ich sage dazu ohne Einschränkung ja. Wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun, die so ist, wie wenn Hochwasser ist. Irgendwann erreicht das Hochwasser seinen höchsten Pegelstand und dann sinkt es wieder. Heute hat die Dichte des Verkehrs zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rhein-Main-Gebiet seinen dichtesten Stand gehabt. Ab heute wird der Verkehr dünner und wird der Verkehr flüssiger. Der tiefste Punkt ist damit überwunden. So tönte 1971 der damalige Verkehrsminister Georg Leber bei der Eröffnung der A13, der Sauerlandlinie, vom ADAC als Schönheitskönigin unter den Autobahnen euphorisch gefeiert. Mit immer mehr, immer größeren und aufwendigeren Straßen hoffte man schon damals, der Verkehrsflut Herr zu werden. Doch der vermeintliche Wirtschaftsmotor Autoboom lief sich gerade erst warm. Denn auf dem Weg in die automobile Gesellschaft rollten Anfang der 70er Jahre nur magere 14 Millionen Pkw über bundesdeutsche Straßen. 1992, 22 Jahre später, sind es 2,5-mal so viel, rund 39 Millionen. NDR Verkehrsstudio Hamburg, Autobahn 7. Kurz vor dem Elbtunnel gibt es Richtung SDR Norden 6 Kilometer Stau. A5, Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Rastatt und Ettlingen, Karlsruhe-Rheinhafen. Bayern 3 Verkehr ist wieder zunehmend. Autobahn München, Salzburg, A8, zwischen Bayern und Erzenberg. Stop and go. Nichts geht mehr. Verkehrschaos in den Innenstädten, verstopfte Autobahnen, rollende Asphaltschneisen in den Straßendörfern. Aber nichts kann scheinbar die Liebe zum Automobil schmälern. Fast 4 Millionen neue Pkw rollten 1992 über unsere Straßen. Stoßstange an Stoßstange aneinandergereiht, ergibt das eine 16.000 Kilometer lange Neuwagenflotte. Eine Autolawine, die halb um den Erdball reicht. Und damit fast doppelt so lang ist wie das gesamte Autobahnnetz in den alten Bundesländern. Und ein Ende des Verkehrswachstums ist nicht in Sicht. Umwelt und Gesundheit bleiben dabei auf der Strecke. Ein Widerspruch, den wir aushalten müssten, meint Dr. Ingomar Jörs im Bundesverkehrsministerium zuständig für Grundsatzfragen der Verkehrspolitik. Unsere heutige Gesellschaft fordert oft Dinge, die sich widersprechen. Wenn Sie die Güter, die Sie heute als Bürger, nicht Sie persönlich, sondern wir alle in Anspruch nehmen, weiterhin in Anspruch nehmen wollen, ist natürlich erforderlich, dass diese Güter transportiert werden. Oder wenn wir mobil sein wollen, um unsere Arbeitsplätze oder Freizeitbeschäftigung zu erreichen. Den Verkehr, der ja von der Gesellschaft in Anspruch genommen wird, einfach zu stoppen, also das wird nicht möglich sein. Hier muss ein gesellschaftlicher Konsens gefunden werden. Und ich glaube, da ist auch vorhanden, wo immer möglich, Verkehre so zu gestalten, dass sie nicht als Belastung empfunden werden. Nach Auskunft des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie ist der Warnwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter in folgenden Bereichen erreicht und überschritten worden. Kloppenburg, Lingen, Osnabrück, Göttingen, Hannover, Duderstadt und Münden. Empfindlichen Personen wird empfohlen, stärkere Anstrengungen im Freien zu vermeiden. Ausdauerleistungen sollten in die Morgen- oder Abendstunden verlegt werden. Um die Ozonbelastung zu reduzieren, sollte die Benutzung von Kraftfahrzeugen so weit wie möglich eingeschränkt werden. Ozonwarnung im Sommer, Smogwarnung im Winter. Das Automobil sorgt zu jeder Jahreszeit für dicke Luft. Mit seinem Ausstoß an Stickoxiden, flüchtigen organischen Verbindungen und Kohlenmonoxid liegt es als Schadstoffproduzent ganz vorne. Und auch der Anteil, den der Straßenverkehr am ständig steigenden Ausstoß des Treibhausgases CO2 hat, wächst kontinuierlich. Würde man die Schadstoffe, die ein einziges Auto während seiner Laufzeit ausstößt, bis zu den zulässigen Grenzwerten anreichern und von einer Hülle umgeben, so ergebe das eine Dunstglocke von 100 mal 100 Metern Durchmesser und über 200 Kilometer Höhe. 20 mal so hoch wie die Troposphäre, die lebenserhaltende Luftschicht der Erde. Auch im Energieverbrauch ist das Auto spitze. Ein einziges Fahrzeug verschlingt in seinem Leben so viel Energie, wie ein Deutscher ohne Auto in knapp 6 Jahren zum Leben braucht, inklusive Heizung, Strom und Transporte. Ein Inder käme damit sogar 76 Jahre aus. Autounfall auf der Autobahn. Der alltägliche Horror, auch wenn wir die Gefahr nur allzu gern verdrängen. Eine 500.000 Menschen starben seit dem Ersten Weltkrieg auf unseren Straßen. Und Jahr für Jahr kommen fast ebenso viele Verletzte neu hinzu. 20.000 Menschen erleiden alljährlich durch einen Autounfall eine Behinderung. Viele davon ein Leben lang. Kinder sind besonders gefährdet. Ihr Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken, hat sich allein von 1970 bis 1980 annähernd verdoppelt. Bessere Sicherheitsstandards im Auto nützen da wenig, denn Fußgänger und Radfahrer verfügen über keine Knautschzone oder Airbag. Das Auto kostet uns sprichwörtlich Lebensraum. Allein für das Abstellen der Fahrzeuge erklärt Dr. Karl-Otto Schallerböck vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, ist hierzulande mehr Fläche reserviert als für alle Wohnhäuser zusammen. Die gegenwärtigen Verkehrsverhältnisse sind ja nun, wenn man es genau betrachtet, für die meisten Menschen nicht so besonders toll und angenehm. Für Leute, die hauptsächlich mit dem Auto unterwegs sind, für die sind die Staus ärgerlich. Aber für Leute, die hauptsächlich zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Fahrrad, und das sind 3/4 der Bevölkerung, nämlich die Alten, die Kinder und auch die Frauen, für die ist das besonders unerträglich. Die haben ja durch das Auto deutlich mehr Nachteile als Vorteile. Nun, das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir die Verkehrsverhältnisse in die Richtung verändern, dass das Automobil nicht so dominant ist, dass die anderen, verträglicheren Verkehrsformen mehr Platz haben, mehr Rechte haben, dann müsste der Verkehrsablauf für den Großteil der Menschen ja auch angenehmer sein. Trotz Verkehrskollaps, Lärm und Unfallgefahren, der Drang zur Automobilität nimmt weiter kräftig zu. Bis zum Jahr 2010, so die Prognosen des Bundesministeriums für Verkehr, noch einmal um 30% beim Pkw und 95% beim Güterfernverkehr. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Weil immer mehr Menschen alleine leben wollen, stieg der Bedarf an Wohnraum in den vergangenen Jahrzehnten sprunghaft an. Die Städte wucherten ins Umland. Das Häuschen im Grünen, Einkaufszentren und Gewerbegebiete auf der Wiese am Stadtrand, die Zentralisierung von Einrichtungen wie Schulen und Verwaltungen in ländlichen Regionen und die Konzentration von Dienstleistungsgewerbe in den Innenstädten, all das vergrößerte die Entfernungen und erzeugt zusätzlichen Verkehr. Gleichzeitig ließen die zunehmende Arbeitsteilung in der Industrie und ein größeres Warenangebot in den Supermärkten den Schwerlastverkehr boomen. Verstärkt wurde dieser Trend durch einen jahrzehntelangen, einseitigen, autoorientierten Ausbau des Verkehrssystems Straße, auf Kosten von Bussen und Bahnen im öffentlichen Verkehr. Ein besseres und flexibleres Angebot an öffentlichem Verkehr aber ist Voraussetzung für eine Gesellschaft mit weniger Automobilität, meint Heiner Monheim, Städte- und Verkehrsplaner am Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Einheitliche Tarife, Umwelttickets, die rund um die Uhr gültig und auf andere Personen übertragbar sind, Studentenabos wie jetzt in Nordrhein-Westfalen eingeführt und Jobtickets sind ebenso notwendig wie ein flächendeckender 10-Minuten-Takt. Besonders wichtig ist dem Verkehrsexperten aber auch eine Änderung des gültigen Bau- und Planungsrechts. Wenn Sie heute ein Wohnhaus bauen, müssen Sie selbstverständlich für Parkplätze sorgen. Wenn Sie ein Bürohaus bauen, müssen Sie selbstverständlich für Parkplätze sorgen und im Gewerbegebiet für den Straßenanschluss. Das ist im Bau- und Planungsrecht vorgeschrieben. Ohne das würden Sie nie ein Wohnhaus oder ein Gewerbegebiet genehmigt bekommen. Vom öffentlichen Verkehr ist da keinerlei Rede. Also Sie können ein Riesenwohngebiet machen, ohne dass da ein Bus hinfährt, ohne dass da eine Schiene hingeht. IKEA kann ohne weiteres am Stadtrand einen völlig neuen Betrieb aufmachen, ohne dass weit und breit ein Schienenanschluss ist. Heute wird meist gerade dort gebaut, wo kein öffentlicher Verkehr ist. Denn dort sind die Grundstücke besonders billig zu haben. 9 von 10 Gewerbegebieten verfügen über keinen eigenen Schienenanschluss. Berufspendler und Spediteure werden dadurch geradezu gezwungen, Straßen zu benutzen. Also noch mehr Verkehr. Auch dort, wo bislang keiner war. Wir brauchen gesetzliche Grundlagen, wo klar ist, alle Städte und Gemeinden, alle Gebietskörperschaften müssen sich im öffentlichen Verkehr engagieren. Sie müssen ein Mindestangebot vorhalten, wie sie das im Bereich der Schulen und anderer Infrastrukturmaßnahmen auch machen müssen. Jede Kommune wird gezwungen, eine Wasserversorgung zu machen. Jede Kommune wird gezwungen, für den Stromanschluss zu sorgen und so weiter. Nur im Verkehr sind bisher die gesetzlichen Pflichten ganz ausschließlich autoorientiert gesetzlich definiert. Es muss eine Pflichtaufgabe sein und für die Aufgabe muss es auch eine brauchbare Finanzierungsgrundlage geben. Das, was wir im Augenblick haben, reicht sicher nicht aus, um die Städte und Gemeinden hinreichend zu motivieren, sich nun wahnsinnig anzustrengen, einen ganz tollen öffentlichen Verkehr zu haben. Was eine konsequente Städteplanung mit dem Ziel, Verkehr zu vermeiden, erreichen könnte, so Heiner Monheim, zeigt eine Studie im Bonner Raum. In dieser Fallstudie sind praktisch sämtliche Planungsentscheidungen der letzten 25 Jahre daraufhin abgeklopft worden, wie verkehrserzeugend und wie autoorientiert sie war. Und das ist dann jedes Mal in Beziehung gesetzt worden zur tatsächlichen Verkehrsentwicklung. Und da kommt ziemlich klar heraus, wenn man in den letzten 25 Jahren bei allen neu anstehenden Planungsentscheidungen, Standortentscheidungen auf Verkehrsvermeidung geachtet hätte, dann würde die Hälfte des heutigen Autoverkehrsvolumens in Bonn nicht nötig sein. Mobilität hat ihren Umweltpreis und der liegt deutlich höher als die Kosten, die der Autofahrer heute für sein Vergnügen bezahlen muss. 6.000 Mark pro Jahr und Fahrzeug müsste jeder Autofahrer zusätzlich auf den Tisch blättern. So hat das Heidelberger Umwelt- und Prognoseinstitut errechnet, wenn der Preis fürs Autofahren die ökologische Wahrheit sagen soll. Denn die Kosten für Luft-, Boden- und Gewässerverschmutzung, für Flächenverbrauch, Gesundheitsschäden und Unfallfolgen müssen bisher nicht die Verursacher zahlen, sondern die werden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Wer viel und mit einem schnellen, großen Wagen fährt, wer viel Sprit verbraucht und somit auch größere Belastungen verursacht, der soll in Zukunft auch mehr dafür bezahlen, fordern viele Umwelt- und Verkehrsexperten. Hohe Kaufsteuern beim Erwerb von verbrauchsstarken Fahrzeugen werden da ebenso diskutiert wie eine gestaffelte CO2-Steuer, die einen hohen CO2-Ausstoß belastet. Dr. Karl-Otto Schallerböck vom Wuppertal-Institut schlägt vor, monatlich 5 Pfennig auf den Benzinpreis draufzuschlagen bis zur Jahrtausendwende. Das ist, so sagt er, kein politischer Vorschlag, aber ein Gedankenexperiment, das vielleicht nachdenklich stimmt. Das würde bis zum Jahr 2000 etwa einen Treibstoffpreis von 7 Mark ergeben. Das hört sich natürlich fürchterlich an. Wenn man die Inflationsrate abzieht, dann sind das 5 Mark. Das ist schon deutlich weniger. Wenn man sagt, bis zum Jahr 2000 kann man typischerweise umsteigen, einmal auf dem Auto mit einem halben Verbrauch, dann sind das noch 2,50 Mark. Das ist gegenüber jetzt 1 Mark bis 1,50 Mark. Ist das zwar noch immer deutlich mehr, aber es wird schon verständlich, dass es nicht mehr die Welt ist. Und wenn wir das jetzt umrechnen, je Kilometer, dann ist der Aufpreis 15 Pfennig und das ist ungefähr so viel, wie das Publikum im Schnitt freiwillig an Mehrkosten auf sich genommen hat, indem sie in den letzten 10 Jahren immer teurere, besser ausgestattete, schnellere Autos sich angeschafft haben. Die Bundesregierung verfolgt jedoch andere Pläne, die Autofahrer stärker als bisher zur Kasse zu bitten. Sie setzt lieber auf das sogenannte Road Pricing, zu Deutsch Straßenbenutzungsgebühren. Statt der viel diskutierten Autobahnvignette, die nur eine Zwischenlösung sein soll, ist ab 1998 die Einführung einer Maut geplant. Auf elektronischem Wege soll die zurückgelegte Wegstrecke erfasst und die entsprechenden Gebühren automatisch berechnet werden, ohne dass der Autofahrer langsamer fahren oder gar anhalten müsste. Doch was die Finanzkassen des Staates klingeln lassen soll, ist als Maßnahme zur Verkehrsvermeidung umstritten. Dazu Norbert Gorrissen, Leiter des Fachbereichs Grundsatzfragen Verkehr im Umweltbundesamt. Es kann ja nicht so sein, dass wir Road Pricing nur auf Autobahnen einführen und dann zulassen, dass der gesamte Verkehr, um diese Preise zu vermeiden, auf das nachgeordnete Straßennetz, auf die Bundesstraßen, Landstraßen etc. geht oder gar durch die Innenstädte hindurch. Das wäre umweltpolitisch fatal. Wir hätten zwar vielleicht einen gewissen Verkehrsminderungseffekt dadurch, dass nicht mehr ganz so viele Leute Auto fahren würden, aber trotzdem insgesamt wäre das sicherlich nicht positiv, sodass man, wenn man Road Pricing macht, hier wirklich auch so ansetzen muss, dass alle umweltmäßig belasteten Gebiete dann auch von einem entsprechenden Road Pricing erfasst werden. Sinnvoll ist eine solche Maut zur Regulierung des innerstädtischen Verkehrs. Denn wer unbedingt individuell mit seinem Auto in die Innenstadt fahren will, der muss dafür, wie in Oslo vorexerziert, kräftig blechen. Vielleicht fahren viele beim nächsten Mal dann doch lieber wieder öffentlich, mit Bussen oder Bahnen. Wolfsburg, Volkswagen-Konzern, 12 Uhr mittags. An der Verladerampe herrscht Hochbetrieb. 3.500 Autos rollen hier in Spitzenzeiten vom Band und auf die wartenden Eisenbahnwaggons für den Weitertransport zum Händler. Doch die Autobranche steckt in der Krise. Der Absatz geht drastisch zurück, Arbeitsplätze sollen massenhaft abgebaut werden. Dennoch, auch in Zukunft setzt die Automobilindustrie weiter auf den Individualverkehr. Auch Ford in Köln will so weitermachen wie bisher. Professor Walter Brandstätter, dort zuständig für den Bereich Umweltsicherheit und Umweltschutz. Im Jahr 2020 wird der Verkehr mit großer Sicherheit noch höher sein als heute. Das sagen alle Prognosen. Wir sehen dabei eine stärkere Integration zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Wir sehen eine besondere Rolle nach wie vor für den Individualverkehr, sowohl was jetzt den Transport von Gütern betrifft, als auch natürlich den Personenverkehr. Die Fahrzeuge als solches werden, wenn ich so sagen darf, intelligenter noch ausgestattet sein. Sie werden absolut abgasarm sein. In bestimmten Einsatzgebieten, zum Beispiel mit Elektrofahrzeugen, könnten es sogar vor Ort null Emissionen sein. Und es wird bessere Fahrerinformationen geben. Riesige Investitionen, technische Verbesserungen in der Verkehrsabwicklung, am Fahrzeug selbst und bei der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs, kurz ÖPNV, sollen dafür sorgen, dass der Verkehr auch zukünftig fließt. Verkehrszuwachsmanagement heißt das Zauberwort, wie Axel Riemann, Leiter der Abteilung Umwelt, Verkehr und Forschung bei Volkswagen in Wolfsburg, erläutert. Das fängt an, wenn wir mal bei der Stadt oder dem Ballungsgebiet beginnen, mit neuen Nutzungsstrukturen. Das heißt, man wird sicherlich, und das hat man ja auch schon gemacht in vielen Städten, eine konsequente Parkraumbewirtschaftung einführen müssen. Man wird dem ÖPNV im gewissen Sinne ein Vorrangrecht einräumen müssen. Dabei sollte aber beispielsweise nicht die Grünphase für den Individualverkehr verloren gehen, denn das führt natürlich dann wieder zu höheren Emissionen. Dann geht es weiter mit eben der Einführung von Informations- und Kommunikationssystemen, um die Entscheidung, wie ich mich im Verkehr bewege und welches Verkehrsmittel ich wähle, möglichst schon zu Hause treffen zu können und nicht erst, wenn ich am Ort des Geschehens bin, schon im Stau stehe oder zum Problem der Stadt gehöre. Des Weiteren sind zu nennen Betriebskonzepte neuerer Art für den öffentlichen Personennahverkehr. Wir denken da an flexible ÖPNV-Bedienungskonzepte wie beispielsweise den Anrufbus oder die Kombilinie. Im System der intelligenten Straße sollen computergesteuerte Verkehrsleitsysteme, wie sie schon teilweise heute an den Autobahnen eingesetzt werden, den Verkehrsfluss verbessern. Sie warnen den Fahrer vor Stau oder Nebel oder geben Umleitungsempfehlungen. Auf den Markt kommt demnächst auch ein verbesserter Verkehrsfunk mit einem eigenen Kanal für Verkehrsmeldungen, ein Gemeinschaftsprojekt, an dem auch der NDR beteiligt ist. Axel Riemann. Darunter sind zu zählen Navigationssysteme oder aber Verkehrsleitsysteme, Systeme wie RDS-TMC, also ein digitaler Verkehrsfunk mit einer besseren Qualität als der heutige Verkehrsfunk. Oder aber auch infrastrukturgestützte Zielführungssysteme, die eine verkehrsabhängige Zielführung für die Verkehrsteilnehmer gewährleisten. Über seinen Bordcomputer soll sich der Autofahrer individuell und regional bezogen informieren können, wie er am günstigsten und ohne Stau von A nach B kommt. Und unter Umständen gibt das Gerät auch Hinweise auf Angebote des ÖPNV. Doch hier setzt die Kritik des Umweltbundesamtes an. Norbert Goresen. Der ÖPNV hat meistens in diesen Ideen die Rolle eines Überlaufes, dann wenn der Individualverkehr nicht mehr funktioniert, wenn die Einfahrt in die Städte nicht mehr möglich ist, wenn es einfach zu viele werden, trotz aller Optimierungsversuche, dann gibt man den Hinweis, den ÖPNV zu benutzen. Wir sind natürlich der Auffassung, dass der ÖPNV nicht nur dann genutzt werden sollte, sondern generell mehr genutzt werden sollte. Das wäre auch für den ÖPNV viel ökonomischer, als ein teures System vorzuhalten, was dann nur im Falle einer extremen Verkehrsüberlastung zur Verfügung steht, damit auch noch die Autofahrer günstig in die Innenstädte hineinkommen. Im Autoverkehr der Zukunft soll es nach den Vorstellungen der Industrie auch ein größeres, spezialisiertes Spektrum an Fahrzeugen wie lärm- und abgasarme Kleinlaster für die Stadt, Elektromobile oder Hybridfahrzeuge geben, die wahlweise elektrisch oder verbrennungsmotorisch fahren können. Auch eine Reduzierung der Schadstoffe und des Kraftstoffverbrauchs gehört zu den erklärten Zielen. Allerdings, weil der Autofahrer bedenkenlos immer größere, schwerere und schnellere Autos fährt, die mehr Sprit verbrauchen als ein kleines Fahrzeug, steigt der Treibstoffverbrauch insgesamt und damit auch der CO2-Ausstoß. Im Schnitt wird heute mehr Benzin verfahren als vor 30 Jahren. Und das, obwohl es schon lange verbrauchsarme kleine Fahrzeuge gibt. Für die CO2-Emissionen erwartet das Umweltbundesamt in den nächsten 20 Jahren deshalb keine Senkung, wie noch auf der Umweltkonferenz in Rio groß angekündigt, sondern im Gegenteil, Zuwächse von 30-40%. Und diese bekommen wir nur in den Griff, wenn wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Und eine ganz wichtige Maßnahme wäre da eben eine Kraftstoffverbrauchsvorschrift oder eine CO2-Grenzwert, das ist egal, was man da nimmt, damit eben das technische Potenzial, was wir haben, um die Fahrzeuge auch sparsamer zu machen, auch wirklich ausgeschöpft sind. Ein umwelt- und gesundheitsverträglicher Verkehr der Zukunft kann aber nur durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen erreicht werden. Ausgefeilte technische Systeme können einen Teil dazu beitragen. Doch die technischen Krücken verfestigen nur, so steht zu befürchten, die Fixierung auf das Auto. Notwendig ist hingegen ein Gesamtverkehrskonzept, das Verkehrsvermeidung zum Ziel hat und die Weichen auf eine ökologisch verträgliche Mobilität stellt. Doch davon sind wir weit entfernt. Wie vor 20 Jahren werden die politischen Verkehrszeichen auch heute noch auf mehr Straßen gestellt. Allein im Bereich der Bundesfernstraßen sollen bis zum Jahr 2010 mehr als 11.000 Kilometer neu oder auf 6-8 Spuren ausgebaut werden. So jedenfalls steht es im ersten gesamtdeutschen Bundesverkehrswegeplan von 1992. Er ist die Grundlage für die Investitionen der nächsten 15 Jahre in Höhe von rund 500 Milliarden Mark im Netz der Deutschen Bahnen, Bundesfern- und Bundeswasserstraßen. So Ingo Majörs vom Bundesverkehrsministerium. Zunächst ist ja schon seit langem die Verkehrspolitik der Bundesregierungen der letzten 10, 15 Jahre, den Verkehr so weit wie möglich umweltgerecht zu gestalten. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie weit wir Einfluss nehmen auf den Model Split, also auf die Verteilung, inwieweit der Verkehr auf der Straße oder in der Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt oder bei der Eisenbahn sich abspielt. Beim Bund ist aber sichergestellt, dass in den nächsten Jahren die Mittel für die Investitionen in der Schiene und zusammengenommen auch Schiene und Binnenschifffahrt eindeutig höher liegen als die Investitionsmittel für die Straße. Für Verkehrsexperte Heiner Monheim ist der Bundesverkehrswegeplan verkehrliche Steinzeit. Statt einer echten Trendwende sieht er darin nur eine trendverlängernde Fortschreibung bestehender Missstände. Wenn man rein auf die D-Mark-Beträge guckt, dann könnte man glauben, es sei in etwa ausgewogen zwischen Schiene und Straße. Das stimmt aber vorne und hinten deswegen nicht, weil der Bundesverkehrswegeplan ja nur die Bundesinvestitionen nimmt. Wer in der Verkehrspolitik aber fair Vergleiche anstellen muss, muss eigentlich daneben nun das ganze Geld setzen, was die Länder im Verkehr ausgeben. Und wenn Sie das mal alles aufaddieren, was Bund und Länder im Verkehr ausgeben, kommen Sie nach wie vor zu dem erschütternden Ergebnis, dass allein schon nach den D-Mark-Beträgen nach wie vor das Übergewicht bei der Straße liegt. Und wenn Sie jetzt nicht nach der D-Mark fragen, die investiert wird, sondern nach dem Netzeffekt fragen, der hinten rauskommt, also Kilometer Netzergänzung und Netzausbau, dann ist nach wie vor das Übergewicht im Bundesverkehrswegeplan ganz klar bei der Straße. Oder wenn Sie die Zahl der Projekte nehmen, dann sind es eben hunderte von Ausbaumaßnahmen im Fernstraßennetz, hunderte von Ortsumgehungen und Autobahnergänzungen, während es ganz wenige Schienenprojekte sind. Das ist das Automobil. Wirtschaftsfaktor für unsere Gesellschaft, Finanzquelle für den Staat, Fortbewegungsmittel im Asphaltdschungel und Ersatzdroge. Das Auto befriedigt viele Ansprüche. Umfragen zeigen, trotz der alltäglichen Stauerfahrung sitzen viele auch heute noch am liebsten im eigenen PKW. Zu einer Gesellschaft mit weniger Auto ist es noch ein weiter Weg. Und der beginnt in unseren Köpfen. Im sechsten und letzten Teil der Bildungsfunkreihe Verkehr verkehrt hörten Sie die Sendung Neue Wege braucht das Land. Verkehrsstrategien für die Zukunft von Petra Pfeil. Produktion Doris Jankowski, Redaktion Peter Becker.